finalmente pisou na lua. Eu me senti com direitos e princípios e dignidade de me libertar. Por isso em preconceito eu canto a fantasia, eu canto amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie. Pois eu canto até o meu amado, esperado, desejado, adorado. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão. Und es geht gleich weiter mit Klingding. Jetzt gerade eine Aufnahme von Phantom Horse, gestern aufgenommen bei ihrem Konzert im Golem im Rahmen von Blurred Edges, der Abend mit Phantom Horse und weiteres nach dem Mitschnitt. Ja, nochmal herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, wie sie verständlich wird in den nächsten zwei Stunden. Die nächsten zwei Stunden mit Aufnahmen von Blurred Edges Konzerten. Blurred Edges findet ja noch statt und morgen gibt es noch einige Konzerte. Jetzt läuft auch noch das Konzert in der Hörbar und das Duo Nee, Moment, ich gucke gerade nach. Ja, in der Hörbar ab 21 Uhr hat begonnen. Man kann davon ausgehen, dass es ein bisschen später anfangen wird. Margit Holst, Hörlautsprechermusik von und mit Holger Neuwerk und Martin Schramm. Morgen gibt es dann noch zwei Go-Shows und eine China, ein umfangreicheres Projekt mit Kompositionen von Ignacio Mendes, Ezequiel Melalet, Menalet und Moxie Beidennägel. Es spielt ein Gitarrenensemble, Ensemble Tempo Machine und Unas de Ensemble Modelo 6-2 aus Den Haag. Beides Gitarrenensemble, die Komposition für eben zwei Gitarrenensemble oder ein großes Gitarrenensemble aufführen werden. Ab 19.30 Uhr in der Hochschule für Musik und Theater im Harvesterhuder Weg 12. Der Eintritt ist sogar frei. Ebenfalls frei morgen ist der Eintritt zu einem Konzert im Gängeviertel, in der Fabrik im Gängeviertel, Valentinskamp 34, wer es noch nicht weiß. Spielt einmal das Duo Roxy, Autoconfig, und dann Tina Zart. Tina Zart ist eine Kieler Gruppe, die schon ein paar Mal in der Gängeviertel gespielt hat. Verwandtheiten oder Einflüsse aus dem Free Jazz sind auf jeden Fall hörbar. Anders ist es bei dem deutsch-kanadischen Duo Roxy Autoconfig, ich zitiere mal aus dem Ankündigungstext, halb Montreal in extraterrestrische Klangwelten befördert wurde. Todd Harrop spielt Percussion und was er sonst noch findet und Nora Louise Müller spielt merkwürdige und handelsübliche Klarinetten. Beide Improvisation in xenharmonischer Stimmung und präsentieren die fremdartigen Welten von Bolan Pierce und Wendy Carlos. Bolan Pierce ist ein Instrumentenentwickler, der wahrscheinlich die merkwürdigen Klarinetten gespielt hat. Handelsüblich sind die nicht. Denn das findet morgen 20 Uhr, ab 20 Uhr in der Fabrik im Gängeviertel statt. In der Loge im Gängeviertel ab 20.30 Uhr nochmal ein Auftritt von Frequenzgänge, diesmal mit Pete Noack, ein Konzert für präparierte Kassetten, Kassettenrekorder und Lautsprecherfeld und die Präsentation einer Klanginstallation am 18.05., das war also heute schon, und 19.05. vor den Konzerten in der Loge. Dann spielt das Duo Fundstücke, das ist Gary Ruser, Prepared Bass und Objects und Gunnar Leto, Prepared Bass und Electronics. Was findet morgen noch statt? Ein Konzert in der Frappant, beziehungsweise in der Victoria-Kaserne im Zeiseweg 9, der Eingang ist in der Bodenstedtstraße. Da spielt das U-Boot-Orchester und versucht uns ein X für ein U vorzumachen. Das ab 22 Uhr in der Victoria-Kaserne mit Hannes Wiener, Altsaxophon, Schenk Piri, Wolfgang Schubert, Saxophon, Oboe, Nils Kessens, E-Gitarre, Andreas Wolf, Violoncello, Felix Ströber, Wasp und Synthesizer, Chad Poppel, Schlagzeug und als Gäste Ulrich Kotschowent, diatonisches Akkordeon, Thomas Österheld, Bassklarinette und Simon Scaro, Vocal, also Stimme. Die Klanginstallation ist morgen vielleicht auch noch zu sehen von Jutta Ravenna, Hörraum, Seeraum, Cluster in der Loge im Gängeviertel. Und dann ist auch noch, da muss ich jetzt ein bisschen blättern, das hat sich wann begonnen, eine Installation, die während der ganzen Blurred Edges Zeit nicht nur als Installation, sondern als auch Klangkörper zu hören und zu sehen war. Ist morgen um 14, 15.30 Uhr, 17 Uhr, 18.30 Uhr und um 20 Uhr das blöde Orchester zu hören und zu sehen im Medienbunker in der Feldstraße 66, vierter Stock im Weißen Rausch, in dem Veranstaltungsraum Weißer Rausch. Die Dauer der Aufführung ist jeweils 35 Minuten, Eintritt 5 Euro. Das also die Konzerte, die noch kommen im Rahmen von Blurred Edges. Und ich habe heute jetzt für die zweistündige Sendung zusammengestellt verschiedene Aufnahmen, die ich selber gemacht habe, wie gerade eben die Aufnahme von Phantom Horse, gestern das Konzert im Golem, nicht aufgenommen habe ich Windy Catrix und Black to Come, die zusammengespielt haben. Und das, die Aufnahme von dem Phantom Horse würde noch weitergehen, beziehungsweise war schon, ist praktisch ein Bootleg, das ich da mitgenommen habe. Jetzt gleich eine Aufnahme von Michel Doneda, Saxophon, Nils Ostendorf, Trompete, John Hughes, Kontrabass, Gunnar Letto, präparierte E-Bass und Elektronik vom 15.05., ein Konzert der Frequenz, in der Reihe Frequenzgänge in der Fabrik im Gängeviertel aufgenommen. Thank you. Ein längerer Track, den ich hier leider ausblenden muss, da ich ja noch einige andere Aufnahmen habe. Das war eine Aufnahme von vom 15.05. Frequenzgänge in der Fabrik im Gängeviertel. Improvisierte Musik mit einem Quartett, ein fast ähnliches Quartett von der instrumentalen Besetzung, spielte drei Tage vorher am Samstag, den 12. Mai In der Hochschule für Musik und Theater spielte KLS und Reinhard Hammerschmidt. KLS, das sind einmal Robert Klammer, Zither, Elektronik, Analog-Synthesizer, Objekte. Gunnar Letto, gerade auch schon gehört, auch wieder mit präpariertem E-Bass, Elektronik. Lars Schatzberg, diesmal neu bei der Aufnahme jetzt, zugehörig zum KLS-Trio, verstärktes Sopranino-Saxophon. Und als Gast hatten sie eingeladen aus Bremen, Reinhard Hammerschmidt, spielt Kontrabass. Und da habe ich jetzt nun eine Aufnahme von auch einem längeren Stück dann genommen und diesmal nicht den Anfang, sondern die circa 10 Minuten des Endes vom ersten Set. Thank you. Und gleich nochmal ein Bootleg aus dem Pudelclub vom 8. Mai. 8. Mai Golden Pudelclub spielte Nika Son und ein Teil, ich glaube, das ist jetzt der zweite Teil ihrer Performance, hören wir jetzt Nika Son aka Nike, Nika Breithaupt aka Nike. Komposition, die aus der Manipulation von Field Recordings in Verbindung mit instrumentalen Fragmenten entstehen. Love. Ja, nach dem Beifall aus dem Golden Poodle Club für Nickerson, nun eine Aufnahme, die zwei Wochen schon zurückliegt. Zu Beginn des Festivals Blurred Edges spielte die Gruppe Suono Mobile aus Stuttgart ein. Siebenköpfiges Ensemble, mit das sich eigentlich hauptsächlich der Schlagzeugmusik oder der Perkussionsmusik verschrieben hat. wobei das mit Einschränkungen stimmt, nur spielt hier jedoch ein Stück am Anfang des Konzerts von Cloudspotter, präsentiert von Stark Bewölkt im Rahmen von Blurred Edges am 4. Mai im Westwerk, spielte Lee Ferguson vom Ensemble Sono Mobile ein, ja, kann man sagen, minimalistisches Stück, ein Stück für ein Becken. Für ein Becken von Carlos Cotallo, 2010 komponiert. Und ja, der Rhythmus dieses Stückes ist gewonnen aus der Übersetzung in den Morsecode des Textes, den Sie gerade lesen. In Isen Uwex Kus Lisen Begör Füvio Komtak Suwex Kus Lesen die Bearbeitung des Rhythmus und der Artikulation. Et zeugt vetentetenget et tet tet tet tet tet tet. Also die Morsezeichen dieser Buchstaben, die ich gerade versucht habe, mal lautmalerisch darzustellen, sind umgesetzt in den Schlagzeug- bzw. den Beckenrhythmus. Ein Stück von 6 Minuten, komponiert von Carlos Cotallo. Thank you. Im Beckensolo hörten wir nun eine Upcycling Study 2, eine Komposition, eine Konzeption von Malte Giese. Malte Giese war auch beteiligt am Laptop neben Neus Estrellas Calderon, die das iPhone gespielt hat, und Thomas N. Krüger, der den Plattenspieler beschäftigt hat. Upcycling ist übrigens ein Begriff, der mir vorher gar nicht so klar war. Es gibt ja das Recycling, und Upcycling bezeichnet im Gegensatz zu Recycling das das Herstellen aus Abfall von neuen Produkten, also die Schaffung neuer Produkte aus Abfall, eine noch energiesparendere Lösung für den Abfall als das Recycling. Nun geht es hier gleich weiter mit einer, in der zweiten Stunde der Klingling-Sendung geht es weiter mit einer Studie über Mehrklänge, komponiert von einem, der das Instrument, wofür diese Studie geschrieben ist, die Oboe selber als Virtuose und Solist sehr gut erforscht hat. Die Oboe erforscht von Heinz Holliger, und er hat die Studie über Mehrklänge 1971 geschrieben, und die wurde am 4. und am 5. Mai im Westwerk aufgeführt, in den zwei Konzerten Klautsbrüder 1 und 2 von Christian Kemper, Oboe Solo. Ein Stück, das geht 5 Minuten 20. Viel Vergnügen.